Protokolle 16.1. In dem Bestreben, jeden Zusammenschluss der Kräfte außer der unsrigen zu zerstören, werden wir vor allem die Hochschulen umwandeln und sie auf neue Grundlagen aufbauen. Ihre Rektoren und Professoren werden nach genauen, geheimen Plänen vorbereitet werden, von denen sie nicht abweichen dürfen. Sie werden mit besonderer Sorgfalt ausgewählt werden und völlig von der Regierung abhängig sein.